Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's continue this fascinating part of the Bible. Machen wir mit diesem faszinierenden Teil der Bibel weiter. Here's what Paul is telling the people in Corinth. Paulus sagt Folgendes zu den Korinthern. When all of your house churches gather as one church family, Vers 20. Wenn alle eure Hausgemeinden als eine Gemeindefamilie zusammenkommen, you are not really properly celebrating the Lord's Supper. feiert ihr das Abendmahl nicht wirklich richtig. Now, let's stop here and explain this. Wir halten hier an und erläutern das. You see, the first little over 100 years, Die ersten etwa mehr als 100 Jahre the church only met in houses. traf sich die Gemeinde nur in Häusern. But they came all together, like lots of them, in houses that had larger rooms. Viele von ihnen trafen sich in Häusern mit größeren Räumen. Every time they got together, they celebrated the Lord's Supper. Jedes Mal, wenn sie zusammenkamen, feierten sie das Abendmahl. This was part of the way the church functioned. Das war ein Bestandteil der Gemeinde. Obviously, this is how the apostles must have taught them. Offensichtlich müssen die Apostel sie so gelehrt haben. Because Jesus taught them. Denn Jesus brachte es den Aposteln bei. Now, the Apostle Paul, he didn't learn it in John 13 because he wasn't there. Der Apostel Paulus lernte es nicht in Johannes 13, weil er nicht dabei war. But he did learn it from Jesus. Aber er hat es von Jesus gelernt. If you study the life of the Apostle Paul, Wenn du das Leben des Apostels Paulus studierst, you will find out that he actually learned a lot of things from direct revelation of Jesus. findest du heraus, dass er tatsächlich viele Dinge durch direkte Offenbarung von Jesus gelernt hat. And this is why I believe that he understood the new covenant more than anybody else. Deshalb glaube ich, dass er den neuen Bund besser verstanden hat als jemand anderes. Because the others did not learn it from Jesus. Denn die anderen haben es nicht von Jesus gelernt. What, Reinhard? The others didn't learn it from Jesus. Was, Reinhard? Die anderen haben es nicht von Jesus gelernt? No, they didn't. Nein, das haben sie nicht. Do you remember what Jesus said to the others? Erinnerst du dich daran, was Jesus zu den anderen sagte? I have many things to tell you, but you cannot understand. Ich habe euch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht verstehen. So Jesus never taught the 12 apostles about the new covenant. Jesus hat die 12 Apostel also nie über den neuen Bund gelehrt. He didn't do that. Das hat er nicht getan. He hinted it in John 13, but never taught it. Er deutete ihn in Johannes 13 an, lehrte ihn aber nicht. But then, if you study carefully the life of the Apostle Paul, Aber wenn du das Leben des Apostels Paulus genau studierst, we'll find out that Jesus himself taught Paul these things. findest du heraus, dass Jesus selbst diese Dinge Paulus gelehrt hat. And the same thing about the Lord's Supper. He learned it directly by revelation from Jesus. Und das Gleiche gilt für das Abendmahl, das er direkt von Jesus gelehrt bekam. And we will see this a little later in this chapter. Wir sehen das etwas später in diesem Kapitel. But it's important to understand that they didn't get together and somebody was standing in the front Aber es ist wichtig zu verstehen, dass sie nicht zusammenkamen und jemand vorne stand who told them, let's start the service. und sagte, wir beginnen mit dem Gottesdienst. We will sing a few songs. Wir singen ein paar Lieder. We'll hear a sermon. Wir hören eine Predigt. We'll take up an offering. Wir sammeln eine Kollekte ein. We'll take a little sip of wine and a little piece of bread. Wir nehmen einen kleinen Schluck Wein und ein kleines Stück Brot. Let's all hug and go home. Dann umarmen wir uns und alle gehen nach Hause. No. Nein. That was not at all how the church met in the beginning. So traf sich die Gemeinde am Anfang überhaupt nicht. They met and everybody shared something from the Spirit of God. Sie trafen sich und teilten einander mit, was der Geist Gottes ihnen sagte. Jesus was the pastor and the Holy Spirit was the leader. Jesus war ihr Pastor und der Heilige Geist war ihr Leiter. But one thing they always did, Aber eines taten sie immer. to celebrate communion. Sie feierten das Abendmahl. Because do you remember in John 13, Erinnerst du dich an Johannes 13? when Jesus took the wine and took the bread, Als Jesus den Wein und das Brot nahm, they got together Sie kamen zusammen and they did what Jesus taught them. und tat, was Jesus sie lehrte. Because he said, whenever you come together, do this in remembrance of me. Denn er sagte, wann immer ihr zusammenkommt, tut dies zu meinem Gedächtnis. And they usually met every day. Und sie trafen sich normalerweise jeden Tag. But you have to understand something. Aber du musst etwas verstehen. How did Jesus teach them to do that? Wie brachte Jesus ihnen bei, das zu tun? They had a meal. Sie hatten eine Mahlzeit. They celebrated the Passover. That's when the first time communion was celebrated. Sie feierten das Passafest. Das war das erste Mal, dass das Abendmahl gefeiert wurde. Now, a Passover was a meal. Das Passa war eine Mahlzeit. We understand that we don't have to celebrate the Passover anymore. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir das Passafest nicht mehr feiern müssen. In fact, we never had to celebrate it anyhow. Eigentlich mussten wir es sowieso nie feiern. It was a Jewish festival to remember that they were taken out of Egypt. Es war ein jüdisches Fest, um sich daran zu erinnern, dass sie aus Ägypten herausgeführt worden waren. My ancestors were never slaves in Egypt, therefore the Passover doesn't make sense for me. Meine Vorfahren waren niemals Sklaven in Ägypten, deshalb macht das Passafest für mich keinen Sinn. It's like Americans come to Brazil and say, do you guys celebrate Thanksgiving here? Das ist so, wie wenn Amerikaner nach Brasilien kommen und fragen, feiert ihr hier Thanksgiving, also das Erntedankfest? They actually do ask that. Das fragen sie tatsächlich. And I shake my head and I said, don't even know what Thanksgiving is all about? Ich schüttle den Kopf und sage, wisst ihr denn gar nicht, worum es bei Thanksgiving, dem Erntedankfest, geht? The only country it makes sense is America, because it's a very specific American holiday. Das einzige Land, in dem es Sinn macht, ist Amerika, denn es ist ein sehr spezifischer amerikanischer Feiertag. So the Passover makes sense for nobody, only Jews. Das Passafest macht also für niemanden Sinn, außer für Juden. But they were Jews. Sie waren ja Juden. But the important thing is, as they were eating a meal. Aber das Wichtige ist, dass sie während des Essens they celebrated the Lord's Supper. Das Abendmahl feierten. And they continued the meal part. Und das Essen fortsetzten. So the early church was always having a meal together. They ate together. Die frühe Gemeinde war also immer zusammen beim Essen. Sie aßen gemeinsam. Then they praised Jesus together. Dann lobten sie Jesus miteinander. They talked about the scriptures together. Sie sprachen zusammen über die Heilige Schrift. They used the gifts of the Holy Spirit to edify each other. Sie nutzten die Gaben des Heiligen Geistes, um sich gegenseitig zu erbauen. And they also took the bread and the wine. Und sie nahmen auch das Brot und den Wein zu sich. In their mind, in ihrer Vorstellung, they celebrated the Lord's Supper. Feierten sie das Abendmahl. But look what Paul says. Doch schau, was Paulus sagt. He says, you are not really properly celebrating it. Ihr feiert es nicht wirklich richtig. From the context which we will study over the next few days. Aus dem Kontext, den wir in den nächsten Tagen studieren werden. I will show you. Zeige ich dir. That hardly any Christian today celebrates the Lord's Supper properly. Dass heute kaum ein Christ das Abendmahl richtig feiert. So we will have a lot to learn. Wir lernen also noch eine Menge. See you tomorrow. Bis morgen.